Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Mietwohnung, Einrichtung. 1. Was enthält der Mietvertrag, wenn man sich fürs Wohnen zur Miete entscheidet? In einem Mietvertrag wird festgelegt, welche Wohnräume vermietet werden, wie viel die Kaltmiete und die Kaution betragen und welche Nebenkosten vom Mieter getragen werden müssen. Über Kündigungs- bzw. Zahlungsfrist hinaus wird geregelt, wer für die Kosten für Instandhaltung aufkommt oder welche Rechte und Verpflichtungen der Vermieter hat. Mieter und Vermieter können außerdem kleinere Sachen bezüglich der Mietwohnung vereinbaren, zum Beispiel die Haustierhaltung, und auch diese schriftlich im Mietvertrag festhalten. Eine Mietwohnung ist zum Beispiel ausländischen Studierenden zu empfehlen, die nur ein paar Monate zwecks Studium in einer Universitätsstadt im Ausland verbringen. 2. Welches sind die Wohntrends der Zukunft? In Zukunft wird es noch mehr Stadtbewohner geben. Städte werden zu Megastädten, wo Menschen immer weniger Wohnfläche haben. Man wird sich bald an Einzimmer-Appartements, das heißt Single-Haushalte, gewöhnen müssen, die im Minimalstil eingerichtet und mit den modernsten technischen Geräten ausgestattet sein werden. Intelligente Technologien werden uns Tag und Nacht bedienen. Der Kühlschrank wird zum Beispiel dem Eigentümer via Internet melden, wenn die Milch alle ist. Das einzige Naturerlebnis werden uns ein paar Blumenkästen auf dem winzigen Balkon bieten. Nicht zuletzt wird die Zeit der staubigen Bücherregale vorbei sein. 3. Welche Möglichkeiten hat man, alte Möbel zu entsorgen? Man darf alte Möbel nicht einfach auf die Straße stellen und warten, bis jemand mitnimmt. Alles, was zu groß für die Abfalltonne ist, fällt unter Sperrmüll. Man kann alte Möbel also kostenfrei auf die Straße stellen und abholen lassen. Zweitens ist es möglich, sie auf dem Recyclinghof abzugeben. Aber hier ist mit Kosten für die Entsorgung zu rechnen. Drittens könnte ich mir vorstellen, die wegzuwerfenden Möbel an soziale Einrichtungen zu spenden. Auf Facebook gibt es die Möglichkeit, Kleinanzeigen zu erstellen und so Einrichtungsgegenstände zu verkaufen oder zu verschenken. Dazu gebe ich einfach Verschenken und Wohnort ein und ich werde schnell fündig. 4. Welche Einrichtungsgegenstände würden Sie in Ihr Zimmer in einem Studentenwohnheim mitbringen? Viele Wohnheime bieten komplett möblierte Zimmer an. Das ist vorteilhaft, wenn man selbst keine Möbel mitbringen kann oder vielleicht nur für einen kurzen Zeitraum einziehen will. Mein Schreibtisch und meine Zimmerpflanzen aber würde ich auf jeden Fall mitbringen. Ich habe einen zusammenklappbaren modernen Holzschreibtisch, der leicht zu transportieren ist. Er ist groß genug, Laptop, Schreibtischlampe und Schreibtischzubehör wie Ablagefächer, Schreibmappen, Ordner und ähnliches hätten da reichlich Platz. Alles andere, wie zum Beispiel Badzubehör, Küchenutensilien, Staubsauger, würde ich erst nach dem Einzug anschaffen. Dürfte ich auch die Vorhänge und die Teppiche auswählen, wäre ich um ein neutrales Design bemüht, damit das Zimmer geräumiger wirkt. 5. Mit welchen Küchengeräten ist eine moderne Küche ausgestattet? In der Küche spielt nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität eine wichtige Rolle. Die Kücheneinrichtung besteht aus Möbeln sowie Küchengroß- und Küchenkleingeräten. Zu den ersteren gehören Kühl- und Gefriergeräte, Spülmaschine, Herd und Backofen, zu den letzteren Kaffeemaschinen, Waffeleisen, Backautomat, Mikrowelle, Eierkocher und so weiter. In den Schränken gibt es viel Platz für Küchenzubehör, Geschirr und Tischaccessoires. Wohnküchen halte ich für praktisch und trendy. So wird die Küche viel geräumiger und man hat freie Sicht auf alles und jeden im anschließenden Wohnbereich. Das ist die ideale Lösung für kleinere Wohnungen, wenn man oft mit Freunden zusammen kochen und Party machen will.